Tampa Bay Downs, Friday 5 p.m. to 11 p.m., Saturday 11 a.m. to 11 p.m., and Sunday 12 p.m. to 6 p.m. See you there! Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Our Lady of Lourdes 49th Annual Fall Festival is here on the Old Church grounds in Dunedin, Florida. The Fall Festival runs October 14 through the 17th, 2021. Our Lady of Lourdes will host its 49th Annual Fall Festival from Thursday, October 14th through Sunday, October 17th, 2021. Midway rides, games, great food, and 50-50 style jackpot. Expanded craft beer and sports tent with lots of live entertainment. Bands, Broken Hearts, Friday 5 to 7:30 p.m. Reverend Barry and the Funk, Friday 8 to 11 p.m. Soul Circus Cowboys, Saturday 5 to 7:30 p.m. Stormbringer, Saturday 8 to 10:30 p.m. And Bearded Brothers, Sunday 12 through 4 p.m. Food includes flame-grilled hot dogs, grilled hamburgers, barbecue sandwiches, and pizza. The hours for the festival are Thursday 5 to 9, Friday 3 to 11 p.m., Saturday 11 a.m. to 11 p.m., and Sunday 11 to 5 p.m. At the festival this year, your favorites, craft beer and sports tent, wristband available for rides Saturday 11 to 5 p.m. or Sunday 11 to 5 p.m. Admission is free, overflow parking at the Dunedin High School, Friday, Saturday 4:30 p.m. to 11:30 p.m. Free transportation from high school on the Jolly Trolley. Discounted rides and game tickets will be on sale online at www.olfallfestival.com. The school is located at 750 San Salvador Drive in Dunedin, Florida, 34698. For more information, please go to www.olfallfestival.com. For tickets and info, visit the website. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht, Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es um Karl Hesser, der das Bühnengeschehen mit Weitsicht leitet und inzwischen Produktionsleiter der St. Pete Opera in St. Petersburg, Florida ist. Ich hatte das Glück, mit ihm sprechen zu können. Und in dieser Saison beginnt er seine Arbeit, wie die ganze Oper zusammenarbeitet, an Così fan tutte, Mozarts komischer Oper. Das im Oktober 2021, in der 2021-22 Saison. Die Produktion der St. Petersburg Opera in St. Petersburg, Florida, ist in den Händen eines sehr erprobten Opernkenners, Karl Hesser nämlich, der in dieser 21-22 Saison mit Mozarts Così fan tutte und drei weiteren Opern und zahlreichen Konzerten vor und hinter den Kulissen das Geschehen leitet. Während Marc Sforzini, Maestro Sforzini, wieder mit seiner eleganten Art des Dirigierens das Orchester leitet, sieht Produktionsleiter Hesser zu, dass dieses Bühnengeschehen wie am Schnürchen läuft, wobei er auf seine Kenntnisse bauen kann, die er seit vielen Jahren an vielen anderen Opernhäusern gesammelt hat. Und auch im Theater. Bei einigen Opernproduktionen stand er auch schon immer mal auf der Bühne, in Sprechrollen, die er aus dem Theaterfach mitgebracht, mit Können vorträgt und mit viel Spaß bewältigt. So erzählte er mir, Susanne Nielsen, im Gespräch. Karl W. Hesser arbeitet seit vielen Jahren am Theater und an der Oper, einem Beruf, den er sehr liebt. Als Kunstadministrator, Regisseur, Autor und Pädagoge und wie gesagt inzwischen mit der Leitung der St. Pete Opera Produktionsarbeit vertraut und damit auch sehr versiert. Nach Jahren im Ausland, auch in Deutschland, war er in Florida leitender Direktor des Lake Wales Arts Councils und leitete 7 Spielzeiten lang als Director of Education die pädagogische Abteilung der Sarasota Opera. 12 Spielzeiten gar hatte Hesser die künstlerische Leitung an der Florida Grand Opera. Hesser ist ein Allround-Talent in der Opernwelt also. Er schreibt seit vielen Jahren die sogenannten Übertitel, die fürs englischsprachige Publikum projiziert, und zwar an den Übertiteln, Übersetzungen, die er in vielen Sprachen gesungenen Opern abbringt, dies bereits für mehr als 50 Opern gemacht hat, die von den Opernhäusern und Orchestern im ganzen Land verwendet werden und die seit ihrer ersten Verwendung bei der New Yorker Metropolitan Opera sich als großer Publikumsbeliebtheit erfreut. Karls präzises Timing zeichnet seine Übersetzungen besonders aus. Kein Lacher, so sagt der Fachmann Hesser, darf zu früh oder zu spät kommen. Bei Musik und bei der Handlung spielen nämlich auch der Klang der Publikumsreaktionen eine große Rolle im Geschehen. Hesser, dessen Familie sich aus deutschen und irischen Vorfahren zusammengesetzt hat und von dessen deutscher Abstammung er und seine Schwester sich vor einigen Jahren in einem Kirchenbuch, das nach dem Dreißigjährigen Krieg entstanden war, überzeugen konnten, verbrachte einige Jahre seiner Kindheit in Deutschland. Dann in der US-Armee selbst konnte er 9 weitere Jahre lang auf 2 Armeestützpunkten sein Deutsch, das jedoch dabei von der multikulturellen deutschen Bevölkerung um den US-Stützpunkt mit vielen deutschen und auch türkischen Redewendungen eine eher eklektische Färbung annahm, üben. Er lacht, wenn er von seinem Gastarbeiterdeutsch spricht. Als er dann eine Sprechrolle als Majordomus auf Deutsch vortragen sollte, nämlich in Ariadne auf Naxos 2013, kam von dem Perfektionisten Hesser dennoch eine klare und schulmeisterliche Aussprache, mit der er in dieser für gelehriges Deutsch geschriebenen Rolle seinen Text vortrug, sodass wir, das Publikum, sehr beeindruckt waren. Hesser ist mit Leib und Seele dabei. Oper ist seine große Liebe, Er war einer der Schiedsrichter für das Metropolitan Opera National Council Vorsingen in Minnesota, South Carolina, Georgia und North Dakota. Er hat auch als Schiedsrichter für Gesangswettbewerbe der Artist Series an der Sarasota und St. Petersburger Suncoast Opera Guild fungiert. Von 1991 an war Hesse ein Stipendiat der Opera America Verwaltung, bei der er während dieses Stipendiums oder beziehungsweise Studiums in allen Bereichen der Opernproduktion an drei großen Opernhäusern des Landes Erfahrung sammelt konnte. Bevor er sich in erster Linie auf Oper spezialisierte, arbeitete er mehrere Spielzeiten lang mit Kaliforniens regionalen Theatern. Dazu gehörten das San Diego Old Globe Theater und das South Coast Repertory Theater in Costa Mesa. Er war dabei für 23 Theaterstücke, Musicals und Opernproduktionen verantwortlich. Karl Hesser hat einen Bachelorabschluss der Loyola University of Chicago in Theaterwissenschaften und einen Masters in Business Administration, also einen MBA, der University of Phoenix. Zusätzlich zu zahlreichen Vorträgen und Seminaren hat Herr Hesser sowohl darstellende als auch Theaterkunst unterrichtet. Hesser ist seit über 40 Jahren verheiratet. Er und seine Frau Deborah haben 2 Kinder, Alexandra und Mark, mit seiner Frau Lauren und 2 Kindern. Beide leben in Florida. Karl gab sein Bühnendebüt an der St. Pete Opernbühne als Majordomus in Ariadne auf Naxos und seine Rolle als Bühnenregisseur während der 2013-14 Saison an der St. Pete Opera. Hören Sie nun unser Interview mit Produktionsleiter Karl Hesser der St. Pete Opera im Audioteil, nämlich diesem unserer Sendung. Wieder sehen muss und vor allem damit auch arbeiten muss. Karl, Sie haben Deutsch gelernt, Sie waren lange auch in Deutschland. Ja, wenn ich ein kleines Kind war, wir hatten in Ludwigsburg gewohnt und ja, es war Deutsch, das war auch Schwäbisch. So. Klar. Und dann später, war wieder in Deutschland von 1970 bis 1979. Mhm. Und zwar haben Sie da mit Theater gearbeitet? Beim Armee ja. Musik- und Theaterprogramm. Mhm. Und das ist sehr wichtig, so ein Programm. Wenn Truppen woanders wohnen, dass man sie ein bisschen bedient. Ja, wir haben nicht nur die USO. Ja. Shows, aber wir hatten auch Local Theater. Ja. Und so wir hatten nicht nur amerikanische, aber die anderen dritte von anderen Ländern und auch Deutsche, die wünschen Englisch sprechen miteinander und dann spielen auch in Englisch. Und war da auch von den Truppen selber jemand oder es war Publikum? Truppe war Publikum? Nein, es war Publikum. Ja. Ja, und die haben Spaß gehabt wahrscheinlich. Oh ja. Und wir haben Tournees gemacht von Worms zum Kaiserslautern und Zweibrücken und Frankfurt und Hanau und Fulda und so. Und dann kommt man wieder nach Amerika und ist ein bisschen anders. Ja, dann in 1979, ich war dann bei den Old Globe Shakespeare Fest für 2 Jahre. Und dann Oper und jetzt wieder Oper und alle möglichen Dinge in der Kunst. Das ist ein schönes Leben, das ist doch toll. Ja, wunderbar. Ja. Und jetzt St. Petersburg Oper. St. Petersburg macht ja nicht nur vor Ort etwas, sie haben jetzt auch ein neues Haus, ein eigenes Haus, ein Verwaltungshaus. Und da sind auch Aufführungen, das heißt, da wird auch gesungen. Ja, für Konzerten und Gala-Events. Ja, also um die Sponsoren ein bisschen zufriedener zu stellen, denn es ist ja wichtig, dass man auch für die etwas tut, die das Geld für diese Oper, das sind alles Privatgelder, die Oper in Amerika bezahlen, die unterhalten. Und denen muss man auch ein bisschen etwas bieten, das ist klar. Ja, es ist nicht, dass die Leute die leben, lieben diese Kunst, die Opernkunst. Und die würden das weiter zum weiter und mehr Leute. Mehr genau, Publikum. Also dieses Publikum ist in letzter Zeit sehr erweitert worden. Man muss aber eine Liebe finden oder auch die Menschen heranholen. Man muss, es gibt jetzt überall, ich sehe immer mehr Veranstaltungen, ich sehe Kunstausstellungen, ich sehe Abende mit Gesang, ich sehe, wir sind auf diesem Fest in der Stadt mit einem Tisch, Information wird ausgegeben. Und es ist mit manchen Leuten, wenn sie sagen, oh, ich habe Oper nicht gern. Und ich sage immer, welche Oper? Sie haben 400 Jahre verschiedene Stil, von Barock bis ganz romantisch, bis ganz modern. Es ist zu viel. Man geht nicht bei dem Kino und sagt, ich hatte Kino gerne nicht. Kommt da eine gute Antwort von den Leuten? Was sagen die? Die meisten sagen, ich habe gehört, sie haben es nicht gesehen. Nein. Sie haben oder etwas Kleines auf in einem Film oder was und die haben nicht, was gefällt in Haus, wenn alles ist perfekt eigentlich nicht. Der Orchester ist live, und die Gesänge sind live, und die Kostüme und die Beleuchtung und alles zusammen. Und es ist ganz anders. Es ist so, manchmal wenn man sieht einen Comedy-Film auf Fernsehen, allein ins Haus, das ist gut. Wenn man sieht das auch ins Kino, mit ganzer Gruppe und die alle lachen. Ja. Und es ist ein ganz anderes ein Erlebnis, ein Event. Ja, man sagt auch im Deutschen Event. Und das ist das, was Oper ausmacht. Es ist ein Multimedia-Event. Bestimmt, eben. Das ist schrecklich, das ist alles Englisch. Das ist aber Europa auch. Und diese Sache kann man an ein Publikum heranführen, wenn man es zum Teil herbringt. Also man muss quasi auch Menschen einladen und sagen, komm mit, ich zeige dir jetzt diese Oper. Oder ich sage dir, es gibt so viele verschiedene Opern. Was auch jetzt ist, ist diese Oper in HD. Das heißt, man hat auch eine Aufführung, wo man hinter die Kulissen geht. Und das ist das Schöne, wenn ich jetzt hier in diesen Raum reinkomme und ich sage zu Ihnen, was ist mit der Bühne? Und dann stehen Sie da und sagen, ja, das wollten wir eigentlich ein bisschen anders machen, das hat sich aber dann verändert. Ja? Und wenn man all diese Dinge auch überlegen muss, das ist ja ihre Aufgabe, nicht? Das ist ihr Job als Bühnenregie. Was muss Bühnenregie noch machen? Wie arbeitet man mit den Künstlern? Mit einzelnen Darstellern und jeder Mann in Chor zu helfen, zu sehen, was machen diese Charakter in diesem Moment? Und was meinen sie, wenn die von der Musik wechseln? Was ist es? Warum? Ja, was ist eine Emotion? Und was passiert was ist da? Für Emotionen? Aber ich auch dann, muss dann in die so telling the story. Die Geschichte weitererzählen. Also man muss sie auch weiterführen, nicht? Wo die Darsteller muss stehen. Genau. Und wo. Also, so, ich mache alle das und ich sage. Also es ist quasi eine Choreografie, auch wie die Personen sich befinden. Und auch mit den Kostümen. Designer. Ja. Ich sage ihm, so in diese Leonore müssen so etwas mit Mondlicht für diese und dann für diese mehr Weiß für die Hochzeit kann. Ja. Und dann aber in den letzten zwei Szenen schwarz. Dunkler, ja. Und dann er, denn er kann die Kostüme. Er kann sie besser beleuchten, ja, er kann sie auch in der Farbe verändern, durch den Kontrast. Ja. Und dann auch mit der Beleuchter-Designer. Ja, klar. Ich sage, nee, ich muss habe die, etwas hier und hier mehr, nicht so viel hier für die Projektion. Klar. Ich habe mit dem Designer setzen für ein paar Stunden und wir gehen die ganze durch die Ansage. Nein, dieses muss das reverse. Ja, das muss sich also verändern. So, und also genau die, alle diese Nuancen, die man dann als Beleuchter und vor allem auch mit den Kostümen, man kann ja ein bestimmtes Kostüm durch Beleuchtung dann auch sehr verändern. Und die Personen. Und wir haben uns über das Orchester unterhalten, weil Marc, ich sehe ihn gerne dirigieren, er ist sehr elegant als Maestro, aber er soll natürlich nicht die Geschichte selber erzählen, sondern das ist ja für die Sänger. Und so sitzt das Orchester also wieder hinter einer Leinwand, so eine Art, also zumindest ein bisschen durchsichtig, aber sie werden sicher auch projizieren auf diese Leinwand. Und das ist interessant, die Technik hilft heute sogar mit Bildern. Also das hat es früher nicht gegeben, da musste man Sets rumschieben und Wände hin und her schieben. Ja. Und, für mich Regie meint, dass alle die verschiedenen alle Künste muss zusammenkommen. Für diese Geschichte. Um diese Geschichte zu erzählen. Und diese und viele anderen. Denn ich meine, sie, wie gesagt, wir waren ja auch hier mit Carmen beschäftigt. Und diese Opern, wir haben in dieser Saison immer drei große Opern und dann eine, die so ein bisschen Richtung Musical geht. Also Into the Woods, Sondheim. Das ist immer so ein bisschen, ich sag mal, das ist so Oper mit Pops gemischt, weil es ein bisschen in die Richtung Musical geht. Und aber so ist die Donizetti, Liebestrank. Ja, das stimmt, ja. Aber aus einem anderen Jahrhundert. das ist so wie wenn wir sagen, der Walzer, der kommt also auch aus der Klassik, aber ist dann eben auch ein bisschen volkstümlicher geworden. Ja, das ist ein Situation-Komödie. Natürlich. Ja. Und vor allem alle diese mit großer Stimme. Genau, diese Gefühle, die alle rübergebracht werden. Ich glaube, die Leute fürchten sich manchmal vor der großen Stimme. Sie erwarten dann, das muss was ganz anderes sein, ist es aber gar nicht. Für Trovatore, der Tenor Enrico Caruso hat gesagt, alles, was man braucht für ein gutes Trovatore, ist die vier beste Stimme im Werk. Ja, und er konnte natürlich eine davon beitragen. Und wir haben ein wunderbar Tenor und Sopran. Sie war die Konstanze in Entführung aus dem Sarai. Unser Tenor für Manrico, der war Don José in Carmen. Letzte Saison. Aus den letzten Opern geschafft. Und der andere, unser Conte de Luna und Azur Chamber, sie sind neu, die machen die Debüts. Aber die kommen zusammen, so wunderbar. Die Duetten und Trios und Terzets und. Sind Sie dabei, wenn die ausgesucht werden? Sehen Sie den Prozess, oder? Nein, aber der Meister hat mir gefragt, was denken Sie von diese und diese? Und er hat dann nach den Auditions er macht Recordings, so von wir können dann die zusammenhören. Zusammenhören später. Und er sagt, ich habe gern die zwei. das denken sie. Und dann also es ist ein bisschen ein gemeinsames Austausch. Und das ist auch wunderbar von Maestro Sforzini, dass, dass er hat diese Kollaboration. Diese ja, Teamarbeit, genau. Das ist eigentlich sehr schön. Und wie gesagt, diese Oper ist relativ jung als Operngesellschaft, als Operntruppe. Und das muss man den Leuten auch. Wir haben sehr vieles akzeptiert am Anfang, das wir vielleicht heute nicht mehr akzeptieren würden. Ja, weil diese Oper inzwischen auch wirklich Weltklasse hat und diese Stimmen auch herkommen und die damit der Ruf der Oper wächst. Und das ist ganz wichtig. Und der wächst natürlich mit den Stimmen und auch mit Leuten, die hier mitarbeiten. Und jemand wie Sie, der die Opernszene kennt und der auch dann ein Mitspracherecht sich erarbeitet hat. Und Maestro ist, gemessen an anderen Maestros, ist er noch relativ jung. Und er hat eine Orchesterkarriere aufgegeben, um Oper zu machen. Und das finden wir also alle sehr, sehr lobenswert. Und es ist auch schön, weil seine ehemaligen Kollegen spielen ja auch in diesem Opernorchester zum Teil. Sind das ja Musiker, mit denen er früher auch gearbeitet hat. Und das ist sehr familiär. Also das ist sehr, sehr schön. Klar, ja. Gibt es für Sie einen Traum, muss ich sagen, ich frage das jedes Mal, aber hat Karl Hesser einen Traum, wo Sie sagen, das möchte ich noch machen? Wenn ich diese Trovatore. Diese Trovatore? Ja. Ja, letztes Jahr, wenn wir in der Probe mit Carmen und ich habe diese Tenor gehört und ich habe zu ihm gesagt, hast du je Manrico gesungen? Aha. Und er hat gesagt, nein, aber das war ein Traum für ihn. Ah. Und so, ich habe dann zu Mark gesagt, ja, Trovatore. Und er sagt, es ist ein bisschen groß, so viele Leute, der Chor ist so groß. Und und er hat gesagt, naja, ich habe ihm eine Idee, wie es gemacht. Und er kam dann auch gleich und hat gesagt, diese Rolle würde ich machen. Ja, dann also war schon ein Gespräch. Ja. Und dann wenn er hat gesagt, ja, wir machen Trovatore. Excellent. Ja, und das natürlich. Ja, so, es gibt noch, seit wir die Trovatore haben, ausgezeichnete Produktion. Ich muss das very humbly gesagt. Aber jetzt habe ich dann gedacht, und dann in Juni mache ich Kont Hoffmann. Ja. Und, also Hoffmanns Erzählungen auf Deutsch. Hoffmanns Erzählungen. Und dann so habe ich dann gedacht, ich glaube, wir können machen einen Holländer, fliegender Holländer. Ah, das ist eine sehr schöne Oper. Ja. So, ich danke nach. Und waren Sie in Sachsen? Aber auch Bellini. Ja. Ich würde eine Sonnambula machen und Donizetti, Lucia. Und jetzt kommen die großen Opern. Das ist interessant, weil früher hat man vielleicht das noch nicht getraut und jetzt hat man sich getraut. Vor 3-4 Jahren, in die 7. Saison, wenn die hatten Ariadne auf Naxos gemacht. Dies war der erste, ich habe erst die Tosca gesehen. Und dann habe ich gedacht, ja, das Company ist. Das hat für Possibility. Der Mark hat mich gefragt, about deutsche Coaching. Weil sie Sprachen übersetzt haben oder auch das Deutsche. Und dann hat der Haushofmeister. Ja, der war nicht sogar selber gespielt. Das war ihr Debüt. Ich glaube, danach sind sie doch lieber hinter der Bühne oder lieber vor der Bühne. Nach 30 Jahren Opern. Endlich mein Debüt. Sind Sie gerne auf der Bühne? Oder ich komme wieder auf die Bühne in Into the Woods. Oh, okay. Also schön, aber ich hoffe als Person und nicht als Pferd. In ein Non-Singing. Aber Sie sind nicht eines der Tiere. Ich spiele der Steward. Oh, okay. So ich kann Jacks Mutter mördern. So, yeah, ermorden. Anyway. This is ja, killen sagt man im Deutschen auch. Oh, killing, yeah. So, yeah, but oh, verwarne. Dass ihr Traum jetzt erfüllt ist und yeah, dass es eine wachsende yeah, Oper ist. Also ja. Das ist, gibt so viel. Und auch hier in Palladium, ich denke, es gibt verschiedene Händel, yeah. Opern. Ja. Das ist für den Barock, für perfekt. Ich wollte gerade sagen, ich habe also auch schon sehr frühe Opern gesehen und das ist also sehr, wie soll ich sagen, sehr schwierig, nicht schwierig, aber es ist schwieriger Gesang und das ist mehr wie Kirchengesang fast, diese ersten Opern. Ah, das ist Popeye und ich habe, was ich in Paris gesehen habe, das war also mit ganz wenigen Akteuren und mit so viereckig im Kreis, also im Viereck gehen und es war sehr reglementiert und noch sehr... Das war nur dieser Regisseur-Stil. Ja, das war sicher der Stil, das kann man ganz das anders gibt's machen. Gar, das kann viele ja. andere gehen. Aber es war sehr interessant, weil es eben sehr abgesetzt war von dem, was die heutige Oper normalerweise mhm. bringt. Ja. Zum Beispiel Partenope von Handel ist ein Es ist ein Comedy und es ist so viel Spaß. Mhm. Und wenn die hatten eine Produktion gemacht in Glimmerglass und dann es geht New York City Opera und dann Chicago und so fort. Und es ist so komisch, es ist so viel. Und ja, die müssen haben. Ausgezeichnete Stimme. Ja, und sehr präzise, ja. Das ist also eine sehr präzise Art von Singen. Aber Handel hat es so geschrieben, dass alle diese Koloratura ja. ist jetzt komisch für den Charakter. Ja. Und die können in moderne Kostüme ja. spielen. Aha. Oder Barock. Ja. Es ist übertragbar auf ja. heute, ja. Und das ist schön. Und das, mhm. ich hoffe, ich habe fast mehr Kritik gehört von ganz modern aufgeführten Opern, weil jeder so dieses Bild im Kopf hat, mhm. das muss in Kostümen von der Vergangenheit sein, ja. weil sonst ist es keine Oper. Das ist auch so dieses Klischee mhm. der Oper. Ja. Ich glaube, das ist nur von, zum Beispiel mit Don Giovanni. Hier, die Aufführung hier war ja als politische mhm. mit Political Aids und so, das ja. war also fast wie eine Präsidentschaftswahl. Das ist aber schon viele Jahre her. Mhm. Das war am Anfang, ne? Aber für mich, necessary. Ja, was wichtig ist. Wichtig ist, dass die Sozialstrata ja. von den Leuten muss immer. Stimmt. Klar sein. Ja. So, das war die Hierarchie, also dass wer der Boss ist und ja, wer stimmt. der Unterste ist. Ja. Und das ist ja auch das, was Shakespeare immer gemacht hat. Er hat mhm. immer die Menschen in zwei verschiedene Kategorien, das Volk mhm. und die Könige sozusagen. Ja, ja. Ja, das stimmt. Die Könige machen Julio Cesar in Afrika. Ja. Weil diese, was gefällt zwischen den Charakters und, mhm. und in dieses Geschichte ist human. Ja, das sind alles normale menschliche Emotionen, ja. menschliche Handlungsweisen. Und das ist richtig. Und das ist ja das Tiefe an Oper, an Theater, an gutem Theater, dass man etwas übertragen kann, egal wo. Ja. Und egal zu welcher Zeit. Mit Trovatore, ja. der spanische Spiel, ja. El Trovador, ja. war auch ein immediate Hit. Ja. Und es ist der Essenz. Ja, die Essenz, ja. Spanische romantische Drama. Ja, natürlich. Mhm. Und die Leute sind mehr intensiv natürlich. In der Emotion. Was perfekt ist für Opa. Und Verdi hat so ganz exakt Melodie gefunden. Für diese Emotionen. Für diese. Und es ist so viel Melodie. Es ist, ich weiß nicht, das Term Earworm. Ja, also es gibt im Deutschen auch einen Ohrwurm. Das Ohrwurm. Sagt man weniger, aber das ist richtig wahr. Hier also etwas, ein Schlag, ein Hit, ja, also ja. im Grunde. Ja. Jede zwei Minuten ja. nacheinander Aber in El Trovatore eben auch dieser Chor, dieser große Amboss-Chor. Anvil-Chor, den kennt jeder. Der also Soldier, der Militär. Und der Chor hier ist ausgezeichnet. Also ja, wir haben für diese, wir haben 14 Frauen und 20 Männer. Und der Ton. Ich muss schon im Hintergrund wieder singen. Das heißt, Sie müssen auch bald wieder zu Ihren Leuten. Oh ja, vielen Dank für Ihr Gespräch. Das war jetzt sehr, sehr nett. Herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin und auch in den kommenden Jahren. Denn ich weiß ja, Sie sind mit der Sache beschäftigt. Susanne Nielsen und Karl Hesse sitzen im Raum, wo sich normalerweise die hübschen Damen schminken werden. Also vielen Dank und viel Erfolg bei El Trovatore im Jahr 2016 in der Saisoneröffnungsoper. Wir dürfen uns noch einmal bedanken, dass Karl Hesser uns mit seinem interessanten Gespräch diese Saison der St. Pete Opera näher brachte. Und am Mikrofon, die Ihnen jetzt eine ganz tolle Woche wünscht, seien Sie nett zueinander, ist Ihre Susanne Nielsen und an der Technik wie immer Bill Davidson, der Produzent. Und wir wünschen Ihnen mit unserem Radioteam eine ganz tolle Opernwoche, einen Wochenbeginn. Und vergessen Sie nicht, die St. Pete Opera hat noch Karten für Sie. Sonntag ist Matinee und Sie können auch am Dienstag noch diese Oper einmal sehen. Also dreimal wird sie jeweils gespielt. Freitag war die Premiere und wir wünschen Ihnen dabei sehr viel Freude, denn überall in Florida gibt es jetzt an den großen Opernhäusern beziehungsweise in den Performing Arts Centern Oper, und das ist für die Opernliebhaber, die vielleicht auch noch anderes in Florida machen, wie an den Strand gehen, eine ganz wunderbare Abend- oder Nachmittagsbeschäftigung. Ihre Susanne Nielsen und Produzent Bill und wie gesagt unser Radioteam. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye, bis zur nächsten Sendung am nächsten Sonntag. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. It's Oktoberfest time in Oldsmar, Florida, as the Upper Tampa Bay Oktoberfest is again at its spacious location with ample free parking at Tampa Bay Downs. One big weekend of Oktoberfest fun at the top of Tampa Bay, Friday through Sunday, October 22nd, 23rd, and 24th, they'll be rolling out the barrel and the bratwurst for some great days of authentic German food, drink, music, and fun. Enjoy great Bavarian music by Oktoberfest Express and Orlando Magic. Catch the famous Wiener Dog races. Don't miss the VW Car Show and the Wiener Dog Derby. Mouthwatering bratwurst, knockwurst, and Hofbräuhaus chicken, and plenty of ice-cold Dunedin Brewery and Big Storm beers. Take part in the steinholding and log sawing contests. Dance the chicken dance, all under the Oktoberfest Big Top. Be sure to check out the keg toss and the barrel races, too. Take Tampa Road, Hillsborough Avenue, or State Road 580 to the intersection of Race